An dieser Stelle ist nicht der Platz, die Parallele zur Zwangsneurose für heute wirkende gesellschaftliche Tabus näher zu beschreiben, aber ich werde darauf zurückkommen. Wenn Freud von Tabuvölkern redet, meint er die von ihm zur Beschreibung herangezogenen ethnologischen Beispiele, ob es sich um Pygmäen in Afrika, Indianer in Südamerika, australische Ureinwohner oder Polynesier handelt. Aber seine Analyse passt exakt auch zu den Tabus in der heutigen Gesellschaft. Zitat: Die Tabuvölker haben also zu ihren Tabuverboten eine ambivalente Einstellung. Sie möchten im Unbewussten nichts lieber als sie übertreten. Aber sie fürchten sich auch davor. Sie fürchten sich gerade darum, weil sie es möchten. Und die Furcht ist stärker als die Lust. Die Lust dazu ist aber bei jeder Einzelperson des Volkes unbewusst, wie bei dem Neurotiker. Zitat Ende. Darin also liegt nach Freud das Wesen des Tabus. Es verbietet, etwas zu tun oder zu denken, was man gerne täte oder dächte. Dieses Verbot aber ist unbewusst, gewissermaßen verinnerlicht, sonst wäre es kein Tabu. Zitat: Grundlage des Tabu ist ein verbotenes Tun, zu dem eine starke Neigung im Unbewussten besteht. Wir wissen, ohne es zu verstehen, wer das Verbotene tut, das Tabu übertritt, wird selbst Tabu. Zitat Ende. Das Tabu trifft also nicht nur die Tat, sondern auch den Täter. Zitat: Der Mensch, der ein Tabu übertreten hat, wird selbst Tabu, weil er die gefährliche Eignung hat, andere zu versuchen, dass sie seinem Beispiel folgen. Er erweckt Neid. Warum sollte ihm gestattet sein, was anderen verboten ist? Er ist also wirklich ansteckend, insofern jedes Beispiel zur Nachahmung ansteckt. Und darum muss er selbst gemieden werden. Zitat Ende. Freud fährt fort: Es ist ebenso klar, weshalb die Übertretung gewisser Tabuverbote eine soziale Gefahr bedeutet, die von allen Mitgliedern der Gesellschaft gestraft oder gesühnt werden muss, wenn sie nicht alle schädigen soll. Diese Gefahr besteht wirklich, wenn wir die bewussten Regungen für die unbewussten Gelüste einsetzen. Sie besteht in der Möglichkeit der Nachahmung, in deren Folge die Gesellschaft bald zur Auflösung käme. Wenn die anderen die Übertretung nicht ahnden würden, müssten sie ja inne werden, dass sie dasselbe tun wollen wie der Übeltäter. Als Beispiel aus der Neurose führt Freud die Überzärtlichkeit an. Zitat: Sie tritt überall dort auf, wo außer der vorherrschenden Zärtlichkeit eine gegensätzliche, aber unbewusste Strömung von Feindseligkeit besteht, also der typische Fall der ambivalenten Gefühlseinstellung realisiert ist. Zitat Ende. Derjenige, der die Vorbehalte zum Ausdruck bringt, wird als Übertreter des Tabus, wie beschrieben, selbst zum Tabuobjekt. Und auf ihn wird die eigentliche Feindseligkeit projiziert. Zitat: Wir heißen den im normalen wie im krankhaften Seelenleben häufigen Abwehrvorgang eine Projektion. Wir finden so wiederum, dass das Tabu auf dem Boden einer ambivalenten Gefühlseinstellung erwachsen ist. Zitat Ende. Durch die Projektion wird die eigene, Zitat, Feindseligkeit, von der man nichts weiß und auch nichts weiter wissen will, aus der inneren Wahrnehmung in die Außenwelt geworfen, dabei von der eigenen Person gelöst und der anderen zugeschoben. Zitat Ende. Erst die verdrängten feindseligen Gefühle, die nach Meinung von Sigmund Freud bei der Aufrichtung von Tabus eine Rolle spielen, konnten das Wort Kopftuchmädchen zum scheinbaren Skandal machen. Insofern offenbarten Medien und Politik ihre eigene feindselige Ambivalenz, als sie sich über das Wort empörten und seinen Schöpfer zum Bösewicht erklärten. Die Sprache spielt bei der Ausformung des Tabus eine wichtige Rolle. Freud beschreibt, wie bei zahlreichen Völkerstämmen tabuisierte Gegenstände und Personen immer neue Namen bekommen, so als ob man das Unerwünschte, das negativ Besetzte, das unbewusst mit dem Objekt des Namens verbunden ist, durch Namensänderung auslöschen könne. Dieser Ansatz kann viel von dem Bemühen um korrekte Sprache erklären, das zu einer der sichtbarsten Ausdrucksformen des Tugendterrors wurde. Überall, wo man gebräuchliche, sachliche Bezeichnungen ins Abseits bringt, zeugt dies von Ambivalenz gegenüber der umbenannten Personengruppe oder dem umbenannten Gegenstand. Wollen sich Gruppen umbenennen, so gibt dies nach meiner Vermutung Hinweise auf vorhandenen Selbsthass. Es zeugt vom ungebrochenen Selbstbewusstsein der Juden, dass sie nie versucht haben, den vielfältigen Formen von Antisemitismus durch Namensänderung zu entgehen. Dagegen hat es dem Selbstgefühl der Negroes in den USA kaum geholfen, dass sie erst zu Blacks und dann zu African Americans wurden. Analoges gilt für die Umbenennung der Zigeuner in Sinti und Roma. Im Kapitel zur Sprache des Tugendterrors werde ich auf die Frage der Verdrängung zurückkommen. Umgekehrt gilt, dass es eine gern geübte Praxis ist, sachlich unwillkommene Fragestellungen oder Schlussfolgerungen dadurch zu tabuisieren, dass man sie unter einem Oberbegriff subsumiert, der seinerseits ein Tabu anspricht. Das geschieht zum Beispiel regelmäßig mit dem Vorwurf des Rassismus. Dieser wird auf immer unsinnigere Weise ausgedehnt, um damit letztlich alle Fragen und Untersuchungen zu gruppenbezogenen Unterschieden von Menschen für illegitim und unmoralisch zu erklären. Solche Strategien funktionieren ja auch teilweise, und das leitet über zum nächsten Abschnitt. Die Schweigespirale. Die Meinungsforscherin Elisabeth Nölle-Neumann konstatierte 1982, es gebe keine allgemein anerkannte Definition, was öffentliche Meinung sei. Nach ihrer Zählung gab es über 50 Definitionen. Obwohl sich der Begriff einer klaren Definition entzieht, Zitat, trifft man öffentliche Meinung bei allen Völkern und zu allen Zeiten. Zitat Ende. Sie ist offenbar mit der sozialen Existenz des Menschen untrennbar verbunden, wie Zeugnisse aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Zitate aus dem Schrifttum seit der Antike belegen. Nölle-Neumann verzichtet auf eine Definition und fasst die unterschiedlichen kulturellen und schriftlichen Zeugnisse wie folgt zusammen. Öffentliche Meinung ist gegründet auf das unbewusste Bestreben von in einem Verband lebenden Menschen, zu einem gemeinsamen Urteil zu gelangen, zu einer Übereinstimmung, wie sie erforderlich ist, um zu handeln und, wenn notwendig, entscheiden zu können. Belohnt wird Konformität, bestraft wird der Verstoß gegen das übereinstimmende Urteil. Die hohe Bedeutung, die die öffentliche Meinung für die allermeisten Menschen, aber auch für das Funktionieren der Gesellschaft hat, fasst sie in das schöne Wortbild von der sozialen Haut. So wie die Haut Sonne und Wind, Trockenheit und Feuchtigkeit, Hitze und Kälte spürt und uns ein genaues Bild von Atmosphäre, Klima und aktuellem Wetter liefert, so reagieren die Menschen mit feinsten Sensoren auf den Stand, die Richtung und die Schwankungen der öffentlichen Meinung. Die soziale Haut als Übergang von Individuum und Gesellschaft grenzt nicht nur den Einzelnen ab, sondern die Summe der individuellen Empfindungen an dieser Schnittstelle bestimmt gleichzeitig den Inhalt dessen, was wir unter Gesellschaft verstehen. Öffentliche Meinung hat zu tun mit sozialer Kontrolle. Die Bedeutung, die wir ihr beimessen, erzeugt Integrationsdruck, denn es lassen sich, so Nölle-Neumann, in allen menschlichen Gesellschaften Verfahren zur Herstellung von Integration auf der Furcht des Einzelnen vor Missachtung, Lächerlichkeit, Isolation gründen. Besonders wichtig ist der Integrationsdruck der öffentlichen Meinung in Zeiten des Wertewandels. Diesen genau zu beobachten, hat für das Individuum hohen Überlebenswert. Dies erklärt zum Beispiel die Bedeutung der Mode, die über das Spielerische, das ihr auch innewohnt, weit hinausgeht. Mode ist ein soziales Zeichensystem, in dem sich Gruppen erkennen, finden und voneinander abgrenzen. Nölle-Neumann sieht die Isolationsfurcht des Einzelnen, Zitat, die den Zusammenhalt der Gesellschaft sichert, als treibendes Motiv für Nachahmung, Zitat Ende, wie sie in Strömungen der Mode exemplarisch zum Ausdruck kommt. Dies kann sicherlich jeder bestätigen, der sich bei einer wichtigen gesellschaftlichen Gelegenheit falsch angezogen fühlte. Dass menschliche Urteile das Kriterium konform, nicht konform häufig höher bewerten als das Kriterium wahr, falsch, zeigen auch viele Experimente der neuen Verhaltensökonomik, auf die ich noch zu sprechen komme. Genau wie die Mode hat, Zitat, öffentliche Meinung immer eine irrationale, wertgeladene Komponente, einen moralischen oder auch ästhetischen Wert. Wer anders denkt, ist nicht dumm, sondern schlecht. Zitat Ende. Sein Urteil über das, was man gerade meinen sollte, bildet sich der Einzelne aus vielfältigen Signalen im sozialen Verkehr, aber auch aus den verschiedenen Medienkontakten, die er hat. Auch wenn er kein regelmäßiger Zeitungsleser ist, so liest er doch eine Schlagzeile am Kiosk, sieht ein Plakat oder hört einen Radiokommentar, als er gerade den Popsender sucht. Vielleicht kriegt er sogar das Wort zum Sonntag mit, während er auf den Spätfilm wartet. Die Summe der Medien wirkt auf den Zeitgeist. Und der wahrgenommene Zeitgeist wirkt auf die Einstellungen und Verhaltensweisen des Einzelnen. Diese allgemeinen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Phänomen, das Nölle Neumann im Rahmen der Meinungsforschung aufdeckte. Menschen haben eine Scheu, sich zu Meinungen zu bekennen, die sie nicht als die Mehrheitsmeinung wahrnehmen. Und sie bekennen sich umso mutiger zu einer Meinung, je eher sie davon ausgehen können, dass sie damit die Meinung der Mehrheit reflektieren. Das geschieht grundsätzlich in allen gruppendynamischen Zusammenhängen, in der Familie, im Verein, am Arbeitsplatz, aber eben auch allgemein in Gesellschaft und Politik. In der öffentlichen Meinung kann es auf diese Art zu Rückkopplungseffekten der Meinungsbildung kommen. Die Vertreter der Mehrheitsmeinung äußern sich offensiver und häufiger, was wiederum die noch Zögernden beeindrucken und einen bestehenden Meinungsumschwung verstärken kann. Ihr natürliches Harmoniebedürfnis lässt die Mehrheit der Menschen gern auf der Seite der Mehrheit stehen. Und das wiederum beeinflusst ihre Meinungsbildung. Dieses Phänomen nannte Nölle Neumann Anfang der 70er Jahre die Schweigespirale. Sie entdeckte es in der Wahlforschung. Im Vorfeld wichtiger Wahlen erfragte das von ihr geleitete Allensbach-Institut seit den 50er Jahren durch repräsentative Stichproben regelmäßig die Wahlabsichten der Bevölkerung. Bei der Bundestagswahl 1965 wurden aber erstmals die Befragten auch danach gefragt, wer denn voraussichtlich die Wahl gewinnen werde. Indirekt wurde damit nach der Einschätzung des Meinungsklimas unabhängig von den eigenen Wahlabsichten gefragt. Dabei zeigte sich, dass ein als verändert wahrgenommenes Meinungsklima letztlich auch die Wahlabsichten beeinflusste. Elisabeth Nölle-Neumann nannte das den Mitläufereffekt. So eilte bei der Bundestagswahl 1965 ein Umschwung im Meinungsklima zugunsten der CDU-CSU der Änderung der Wahlabsichten etwa 3 Monate voraus. Und kurz vor der Wahl setzte der Mitläufereffekt besonders stark ein. Offenbar wurde das tatsächliche Wahlverhalten durch die Einschätzung beeinflusst, wer die Wahl wohl gewinnen würde. Bei der Bundestagswahl 1972, die durch die Ostpolitik Willy Brandts stark emotionalisiert war, wiederholte sich kurz vor der Wahl der Mitläufereffekt. Und es zeigte sich besonders deutlich, dass der je nach Meinungsgruppen unterschiedliche Grad des Redens und Schweigens über das Meinungsklima bestimmt. Anhänger der CDU-CSU vermieden in überdurchschnittlichem Umfang, sich zu ihrer Partei in Diskussionen durch Abzeichen, Aufkleber an den Autos etc. zu bekennen, während umgekehrt Anhänger der SPD öffentlich besonders selbstbewusst auftraten. Der Rückkopplungseffekt war erheblich. Die SPD stellte zum ersten Mal im Bundestag die stärkste Fraktion. Das wiederholte sich bisher erst ein weiteres Mal, 1998. Als Folge der Bundestagswahl 1972 war die Wirkungsweise der Schweigespirale auch zu einem Thema der Wahlkampfstrategie geworden. Die CDU-CSU setzte für den Bundestagswahlkampf 1976 deshalb auf frühe öffentliche Präsenz und Mobilisierung ihrer Anhänger. Und das gelang auch. Lange Zeit deuteten die Umfragen auf einen Wahlsieg der CDU-CSU hin. Wenige Monate vor der Wahl allerdings kippte in den Umfragen die Einschätzung, wer die Wahl gewinnen würde. Wiederum folgten die Wahlabsichten mit einer zeitlichen Verzögerung. Allerdings verlor die CDU-CSU die Wahl nur knapp. Es blieb den Meinungsforschern zunächst unklar, was die Änderung des Meinungsklimas verursacht hatte. Zur näheren Analyse spaltete das Allensbach-Institut die Umfrageergebnisse zum Meinungsklima danach auf, ob sich die Befragten vorwiegend im Fernsehen oder in den Printmedien informiert hatten. Das Ergebnis, Zitat, nur diejenigen, die die Welt mit den Augen des Fernsehers häufiger beobachtet hatten, hatten den Klimawechsel wahrgenommen. Diejenigen, die ohne Fernsehaugen ihre Umwelt beobachtet hatten, hatten nichts vom Klimawechsel bemerkt. Zitat Ende. Im Juli-August 1976 hatte Allensbach nicht nur das Meinungsklima und die Wahlabsichten der Bevölkerung, sondern parallel auch die entsprechenden Werte für die Journalisten ermittelt. Bei dem damaligen Lagerwahlkampf gab es also sowohl im Meinungsklima wie in den Wahlabsichten einen gewaltigen Unterschied zwischen der Bevölkerung einerseits und den Journalisten andererseits. Die Bevölkerung war etwa 1:1 zwischen SPD-FDP und CDU-CSU aufgespalten. Bei den Journalisten betrug das Verhältnis dagegen 3:1. Unter der wahlberechtigten Bevölkerung glaubten damals 40%, die CDU-CSU werde die Wahl gewinnen, nur 33% glaubten an einen Sieg der SPD. Ganz anders die Journalisten. Nur 10% glaubten an einen Wahlsieg der Union, 76% dagegen an einen Wahlsieg der SPD. Entsprechend waren auch die Unterschiede in den Wahlabsichten. 49% der Befragten äußerten im August 1976 die Absicht, CDU-CSU zu wählen, 42% wollten die SPD, 8% die mit ihr verbündete FDP wählen. Wiederum ganz anders die Journalisten. Von ihnen äußerten nur 21% die Absicht, CDU-CSU zu wählen, 79% wollten dagegen eine der beiden Parteien der sozialliberalen Koalition wählen, nämlich 55% die SPD und 24% die FDP. Ohne dass dies zwingend auf Manipulationsabsicht zurückzuführen wäre, berichteten und kommentierten die Journalisten während des Wahlkampfes natürlich so, wie sie die Welt sahen. Dabei bot der bildhafte Charakter des Fernsehens ganz andere Möglichkeiten, die eigene Meinung hinter dem Eindruck objektiver Bilder zu verstecken, so dass sie vom Zuschauer nicht als Meinung, sondern als Tatsachenbeschreibung interpretiert wurden. Zum Unterschied zwischen Print und bewegtem Bild passt nämlich das Dichterwort von Goethe aus den Zahmen Xenien. Dummes Zeug kann man viel reden, kann es auch schreiben, wird weder Leib noch Seele töten, es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Eine Auswertung der Darstellung des Wahlkampfes 1976 im Fernsehen durch Hans-Matthias Keplinger ergab, dass die Signalsprache der zur Sendung ausgewählten Bilder und Sequenzen die Vertreter der Regierungsparteien begünstigte und die der Oppositionsparteien benachteiligte. Vertreter der Oppositionsparteien wurden zum Beispiel deutlich häufiger aus ungünstigen, wenig sympathisch wirkenden Perspektiven gezeigt als Vertreter der Regierungsparteien. Elisabeth Nölle-Neumann prägte mit Blick auf die Erkenntnisse rund um den Bundestagswahlkampf 1976 den Begriff des doppelten Meinungsklimas und folgerte: Wann immer man auf ein Fehlurteil der Bevölkerung über die Stärke von Ansichten stößt, lohnt es sich, die Hypothese zu prüfen, dass dieses Fehlurteil durch die Massenmedien bewirkt wird. 4 Jahrzehnte später wird dieser Effekt in Meinungsumfragen immer noch beobachtet, wenn man bei sensiblen Fragen die tatsächliche Meinung in der Bevölkerung mit dem von den Medien vermittelten Eindruck vergleicht. Als Folge dieser Medienwirkung stimmten in einer Meinungsumfrage vom März 2013 41% der Bevölkerung der Meinung zu: Wenn man heute zu einigen Themen das sagt, was man wirklich denkt, wird man schnell zurechtgewiesen oder sogar beschimpft. Manche Dinge darf man einfach nicht so laut aussprechen. Damit bin ich bei der Rolle der Medien in der Herstellung und Weiterentwicklung der öffentlichen Meinung.